herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts. Naja, irgendwie lache ich sehr viel zur Zeit. Ich habe keine Ahnung wieso. Naja, ich denke, das sollte aber kein Problem sein. Immerhin besser ein Dialektenmensch, der... Wenn ich lache, habe ich dann auch einen Dialekt? Hat man einen Dialekt, wenn man lacht? Das würde mich mal interessieren. Obwohl... Naja, ich höre mir die Folge einfach mal später an und dann stelle ich das fest, bevor ich es poste. Gut, wobei, dann müsste ich aber eigentlich in einer anderen Sprache reden und mich dann zum Lachen bringen und dann sehen, ob ich anders lache. Lacht man in verschiedenen Sprachen anders? Oder ist es eigentlich von Mensch zu Mensch? So, ich lache jetzt so und egal, ob ich Deutsch, Französisch, Englisch oder was weiß ich, was auch immer rede. Naja, okay. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lachenden Dialekten-Podcasts heute am 7. Mai. Und in 10 Tagen gibt es ein Event in Paris, also für all die Travelers da draußen und Couchsurfer, die sich am 17. in Paris aufhalten werden. Da gibt es 3 Konzerte. Sehr, sehr coole Konzerte von weniger bekannten Gruppen, also 2 kommen aus Frankreich, direkt aus Paris, und eine kommt aus Irland, und die sind dort dann schon ein bisschen bekannter, also haben schon über 20.000 Alben verkauft. Da sollte man sich dann denken, die haben dann schon so eine kleinere, größere, mittlere Fangemeinde oder so. Naja, übrigens, falls ihr ein Summen hört, das ist meine Heizung hinter mir, denn es ist, ich habe keine Ahnung wieso, draußen ist es 23 Grad, aber hier drin bei mir herrschen fast Minustemperaturen. Irgendwie ist der Wurm in diesem Haus, also ob man das so sagen kann, naja, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, falls es brummt, das ist die Heizung hinter mir und die kann ich nicht für 10 Minuten abstellen, denn ich bin eher so ein Krokodilmensch. Mir machen heiße Temperaturen nichts. Fällt die Temperatur aber unter 15 Grad im Plus, also jetzt nicht minus 15, sondern so 14, 13 und so weiter, dann ist mir schon kalt. Fällt die unter 0, dann bin ich zu gar nichts gebrauchen. Naja, halt eben alles außer ein typischer Bosnier. Gut, das Konzert. Das Konzert findet statt. Also erstmal der Eintritt ist 8 Euro. Und ich werde jetzt gleich über all die 3 Gruppen reden. Jede Gruppe wird circa eine Stunde spielen. Das Konzert beginnt so gegen 8. Es gibt keine Vorgruppe, das finde ich cool. Also ich meine, immerhin sind 3 Gruppen, hätte jede eine Vorgruppe, das wäre cool. Für 8 Euro 6 Gruppen anhören. Wobei, falls die Vorgruppen scheiße sind, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Auf jeden Fall, ich finde alle 3 ziemlich interessant. Insbesondere die erste. Na, bevor ich zu Gruppen komme, kommen wir kurz zu der Location. Und zwar, das heißt Skopiton. Skopiton ist eigentlich so ein, na, es ist keine Disco, also es ist wie so eine Riesenbar, wo man auch Musik hören kann. Sehr nett, befindet sich hinter dem Royal Palast, also Palais Royale. Und ich glaube, Skopiton wird mein Lieblingswort für heute sein. Gut, also das Skopiton. Die 3 Gruppen. Die erste Gruppe, also ich stelle jetzt einfach mal der Reihe nach vor, so wie die auch spielen werden. Die Irländer kommen zum Schluss. Ganz am Anfang sind 2 junge Mädchen, Mädels. Also die sind, ja, Handy muss jetzt gleich klingeln, das ist typisch so. Kurzpause, mal gucken, wer da anruft. So, bin wieder zurück. Toll, diese Bosnier. Also das Meeting, das ich in einer Stunde hätte haben sollen, wurde um 6 Stunden verschoben. Das finde ich immer so lustig. So, naja, immerhin eine Stunde vorher geht noch. Hätte er auch so 15 Minuten vor dem Meeting. Ja, sorry, wir können nicht. Ich habe schon mit der und der gesprochen und dem. Und wir sind okay, dass wir uns dann am Start um 13 Uhr, um 17 Uhr treffen. Was? Naja. Typisch Bosnien. Also, die erste Band. Die erste Band sind zwei Mädels, sehr jung. Also ich stelle auf jeden Fall die Links zu deren Seite. Und diese zwei Mädels, also ich nenne die Lenas, denn irgendwie das Lied, das ich euch vorstellen werde, erinnert mich an Lena. Ich habe keine Ahnung wieso. Und die Mädels sind wirklich jung. Die wurden 1993 geboren. Da, was habe ich da gemacht? Da war ich schon längst geboren. Ja, da kam ich irgendwie in die Pubertät oder so, keine Ahnung. Also knapp 18 Jahre alt, jung, oder wie man das auch immer sagen könnte. Und haben schon, ich glaube, ein Album rausgebracht, oder das Album ist auf dem Weg, auf jeden Fall mehrere Singles. Und die spielen dann auch mit so Bands, die eher bekannter sind. Und das finde ich lustig, denn die zwei Mädels, die eine singt, die andere spielt Gitarre, fingen dann so an und werden dann halt eben von Musikern begleitet, so von manchen Musikern. Gut, da kann man sich fast die Frage stellen, ob deren Papi irgendwie in der Musikbranche zu tun hat, denn sie spielen dann schon mit Gitarristen aus Frankreich, die schon ein bisschen nicht nur bekannter sind, die wirklich was drauf haben. Und ich finde das eigentlich super, egal ob Papi da drin ist oder nicht. Ist ja jetzt auch ein böser Vorurteil. Vielleicht hackern die sich zu Tode, um das zu erreichen. Auf jeden Fall, ich finde es super, die Lenas. Ihr echter Name ist CJs. Und viel Spaß beim ersten Lied, das ich euch vorstelle. Und dann kommen wir zu den nächsten zwei Gruppen. Und toll, Handy. Ich muss das Handy ausschalten das nächste Mal, wenn ich einen Podcast mache. Das geht so nicht. Das ist total unprofessionell. Naja, ist ja auch ein fauvistischer Podcast. Also, hier sind die Lenas. Une époque formidable, je voulais pas de morale à mes fables. J'étais in. Mais là maintenant, je suis sous mes draps. Je me rappelle, je me disais ouh, tu me fais frissonner. Viens, on va boire un café serré ou allongé. Je suis sous mes draps, je me rappelle, je me disais ouh, tu me fais frissonner. Viens, on va boire un café serré ou allongé sur un sofa violet. Dis, préfères-tu du sucre ou de l'édulcoré? Et vend enfin le jour sacré. So, das waren die Lenas. Ich weiß nicht, ob ihr das auch empfindet. Jetzt bitte alle Lena-Fans nicht böse auf mich sein, wenn ihr das nicht so empfindet. Ist ja nur meine Empfindung. Auf jeden Fall, ich finde die gar nicht mal so schlecht. Für 18 Jahre, die produzieren sich übrigens selbst. Die haben kein Label. Sie bezeichnen sich als Folk und Pop. Und ich finde das super, weil normalerweise, wenn so junge Menschen irgendwie da Musik produzieren, dann sind die meistens irgendwie von einem Label entdeckt worden, total umgestaltet, die Texte wurden ihnen zugegeben und sowas. Also ich finde das schon klasse, die schreiben ihre Texte selber. Und ja, kommen wir zur zweiten Band, die im Skopiton spielen wird. Ja, ich mag den Namen einfach. Gut, die zweite Band, die heißen Clammy Hands. Und Clammy Hands kommen auch aus Paris. Die sind wirklich, also die haben so eine Rock-Funk-Dynamik-Pop-and-Glam-Stil oder so, wenn man das so formulieren dürfte. Aber so steht es auch auf ihrer Seite. Also ich finde das lustig, diese Mischung, die da veranstalten. Denn die Mädchen, die ihr habt es ja gerade gehört, das ist irgendwie so ein Folk-Pop. Und jetzt habt ihr die Clammy Hands, die sind dann so ein Rock-Funk, also wird eher so in die Jamiroquai-Stilrichtung gehen. Und die Jungs sind eigentlich nur super. Ich mag auch deren Homepage. Sieht lustig aus. Man kann die ganzen Lieder mehr oder weniger anhören. Das finde ich auch gut. Das heißt, hört euch die Lieder rein. Wenn es euch gefällt, kauft es. Wenn nicht, egal. Finde ich schon super. Und das Lustige ist, das Lied, das ich euch jetzt spielen werde. Ah, erstmal kurz. Das habe ich ja vergessen. Die CJs, also die Lenas, das Lied, das ihr gerade gehört habt, heißt Creme Café, also Café Crème. Und die singen dann wirklich darüber, dass sie einen Typen einladen und mit denen dann Kaffee trinken wollen und ihn fragen, willst du mit dem Zucker oder wollen wir es auf dem Sofa trinken oder so. Schon lustig als Text. Und jetzt die Clammy Hands, sehr, sehr starke Band auf jeden Fall. Also ich werde mir das Album holen, ganz sicher. Ich kannte die vorher nicht. Ich stieß aber, also danke liebes Facebook, dank Facebook auf die Skopiton-Seite und dann sah ich, welche Bands da spielen und so. Und dann fand ich diese drei. Die irische kannte ich schon, die anderen zwei nicht. Und ja, von den Clammy Hands, da hole ich mir auf jeden Fall das Album. Und genau, das wollte ich sagen. Das Lied, das ich euch vorspielen werde, die singen es auf Englisch, aber auf so deren Englisch. Man versteht nicht wirklich jedes Wort. Es heißt The Rainbow Shadow, The Rainbow's Shadow. Der Schatten, der, Gott, wie heißt eigentlich Rainbow? Regenbogen, genau. Ach, Deutsch. Also, der Schatten des Regenbogens. Hier sind die Clammy Hands. Und achtet mal drauf, ob es für euch auch so Jamiroquai-mäßig, ob sich das so anhört. Oder ist es nur, also so mein Empfindungssinn heute, der und wie seltsam ist. Gut, man müsste jetzt aber die Seite zum Laufen bringen. Genau, das klappt. Also, The Clammy Hands, The Rainbow Shadows. Clammy Hands. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde die Gruppe auf jeden Fall super gut und ich mag das strukturiert, also wie sich das von Anfang an so langsam aufbaut. Erst ein Instrument, dann das zweite, dann kommt ein drittes und dann erst der Sänger. Einfach nur klasse. Das ist so ein Oldschool Funk Pop Rock. Naja, Oldschool. Das ist schon dann fragenswürdig, aber egal. Auf jeden Fall, also mich erinnert das ein bisschen an Jamiroquai, wobei die finde ich besser als Jamiroquai, denn Jamiroquai, das mag ich total gerne hören. Und zwar, wenn ich irgendwie am Computer viel zu tun habe, denn das ist irgendwie so eine Hintergrundmusik, die euch nicht stört. Mich auf jeden Fall nicht. Und das Lustige ist, ich habe so viele Jamiroquai-Songs gehört, ich habe keine Ahnung, worüber er in keinem Einzelnen singt. Und das ist dann so eine richtig gute Hintergrundmusik, wenn der Text oder was weiß ich, das Ganze euch nicht so rein... Also die erinnern mich ein bisschen da dran, wobei bei denen habe ich jetzt versucht herauszufinden, worüber die singen. Und ich glaube, das muss man sich dann schon mehrmal anhören, damit man wirklich in den Text hineinkommen kann, da es ja nicht wirklich verständlich ist. Auf jeden Fall, meine neue im Warenkorb stehende Gruppe, The Clammy Hands. Und jetzt kommen wir zur irischen Band. Also die irische Band, die Jungs sind wirklich cool. Und zwar, die heißen Riptide Movement. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also das ist so eine quasi Rockgruppe. Die haben so einen britischen Touch, den sie da in diese Pariser Skopiton-Konzertleben mit reinbringen. Und wobei, ich weiß nicht, ob man da eigentlich, die haben so geschrieben, darum sage ich ja British Touch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, denn ich meine, Irland, die bezeichnen sich selbst doch eigentlich nicht als Briten. Oder liege ich da falsch? Naja, vielleicht sind das Klischees, so vom Fernsehen vernebelt. Auf jeden Fall, hier sind The Riptide Movement. Und deren Link, also ich stelle euch den Link des YouTube-Videos vor, das ich euch gleich hier vorspielen werde, denn das ist das Official-Video von dem Lied Hot Tramp. Und ich finde das Lied eigentlich das Beste. Also ich mag nicht alle Lieder von dieser Gruppe. Das ist so eine Gruppe, wo ich wirklich sage, gut, es gibt 10 Lieder, die finde ich total super, und dann gibt es 10 Lieder, die mag ich gar nicht. Und dann ist es immer gut, dass man im Internet sich nur die einzelnen Lieder kaufen kann, finde ich auf jeden Fall. Denn ich würde mir das Album nicht holen. Auf dem Album habe ich so 4 Lieder, die ich mag, und 6, die ich nicht mag. Und dann finde ich das ein bisschen Geldverschwendung. Naja, auf jeden Fall. Hier sind Riptide Movement, Hot Tramp, das Official Video. Und das Video ist auch klasse, das müsst ihr euch auch ansehen. Also so ganz lustiger, die Sterne-Stil-Video-Richtung. So. Und das war es dann auch von mir und von der Werbung des Konzerts im Skopiton am 17. Mai, also in 10 Tagen. Und wer da ist, ich würde es euch raten, hinzugehen. Gut, das war es dann von mir und ich verbleibe mit diesem Lied und mit einem Servus, euer Ruben Vagabund. Shake it, shake it, shake it all out.